Drittens Nachwort. Nach einem intensiven vierjährigen Studium am Wiener Konservatorium wurde ich im Oktober 1912 als zweiter Kapellmeister an das Stadttheater in Marburg an der Drau engagiert und debütierte dort als Dirigent in Lortzings Der Waffenschmied. Diese erste selbstständige Arbeit machte mir große Freude. Die Stadt, obwohl kleiner als Linz, war künstlerischen Darbietungen gegenüber sehr aufgeschlossen. Musikverein und Liedertafel verstärkten bereitwillig die mir im Theater zur Verfügung gestehenden Kräfte. Ich brachte eine Anzahl guter Spielopern heraus, von denen vor allem Flotos Martha glänzenden Erfolg brachte. Von weitem steirischen Unterland, einer anmutigen, schon vom Glanz des Süden überstrahlten Landschaft, die ich lieben lernte, kamen Besucher in die Stadt. Nach Schluss der Saison übersiedelte ich mit meinem Orchester nach Bad Pystian, um dort den Sommer über die Kurmusik zu führen. Mein Engagement in Marburg lief im nächsten Spieljahr weiter. Ich hatte mich in den heiteren Städtchen schon ausgezeichnet eingelebt. Die allseitige Zustimmung, die ich fand, hob mein jugendliches Selbstbewusstsein und verstärkte meinen Eifer. Da holte mich nach einer EFA-Premiere der Direktor in seine Loge und stellte mich dem Leiter des Stadttheaters von Klagenfurt vor, der sich auf der Suche nach einem Opernkapellmeister befand. Er war anscheinend von meiner Leistung so beeindruckt, dass er mich auf der Stelle für die nächste Saison engagierte. Als ich im Frühsommer des Jahres 1914 meine Tätigkeit in Marburg abschloss, um zu meinen Eltern nach Linz zu fahren, unterbrach ich in Klagenfurt die Reise und informierte mich über meinen künftigen Wirkungskreis. Ein gutes Orchester von 40 Mann, ein schönes Haus, eine moderne Bühne, dazu in der Hauptstadt Kärntens, eines Landes, das wegen seiner hohen Musikalität berühmt war. Hier konnte ich an Lohengrin, vielleicht sogar an die Meistersinger herangehen. Was wollte ich noch mehr? Wahrhaftig, mir hing der Himmel sozusagen wörtlich genommen schon voller Geigen. Doch so nahe ihrer Erfüllung zerstoben meine Jünglingsträume im Feuer der russischen Batterien, als ich wenige Monate später als Ersatzreservist des KK Landwehrinfanterieregiments Nummer 2 auf den Schlachtfeldern Galiziens die Feuertaufe erlebte. Das war eine andere Musik, als ich sie mir erträumt hatte. So wenig ich für das Soldatenhandwerk geeignet war, versuchte ich doch, ebenso wie alle anderen Kameraden, meine Pflicht zu tun. Dieser Versuch endete nach dem furchtbaren Karpatenwinter des Jahres 1915 in dem armseligen Feldspieltal von Eperjes in Ungarn. Als man von dort die Schwerverwundeten und Kranken in einer grässlichen Fahrt von 7 Tagen nach Budapest brachte und auf jeder größeren Station die Toten auslud, hatte ich mit meinem Leben abgeschlossen und rechnete mir aus, auf welcher Station man mich ausladen würde. Doch wie ein Wunder überstand ich alle Schmerzen und Schrecknisse des Transportes, aber meine Kraft war gebrochen für immer. Als ich nach monatelangem Siechtum endlich so weit genas, dass ich meine Eltern besuchen konnte, fand ich auch daheim alles verändert vor. Mein Vater, von den Mühen der Arbeit erschöpft und um die Hoffnung seines Lebens betrogen, das Unternehmen, das er allein aufgebaut hatte, dem einzigen Sohne übergeben zu können, hatte im Jahre 1916 das Geschäft aufgegeben und in Fraham bei Efferding einen kleinen landwirtschaftlichen Besitz gekauft. Vergeblich suchte mein Vater dort Genesung. Während ich ein zweites Mal an die Front ging, starb er im September des Jahres 1918 mitten im Kummer und in der Trostlosigkeit jener Zeit. Wie gerne hätte ich ihm einen schöneren Lebensabend gegönnt. Das Ende des Krieges erlebte ich bei einer Fahrzeugtruppe in Wien, bei der ich am 8. November 1918 abrüstete. Was sollte ich nun anfangen? Meine Berufsaussichten waren gleich null, die Provinztheater blieben geschlossen. Ich fuhr nach Wien, um mich nach einer Beschäftigung umzusehen. Die beiden staatlichen Theater spielten zwar, jedoch dort unterzukommen war aussichtslos. Das Tonkünstlerorchester, in welchem ich mir während meines Studiums jahrelang als Bratschist den Lebensunterhalt verdient hatte, war aufgelöst worden. Was war übrig geblieben? Einzig Tanzorchester in den großen Kaffeehäusern. Nein, das war nichts für mich. Eine Zeit lang betätigte ich mich als Kapellmeister in einem der neuen Kinos und leitete das Sechs-Mann-Orchester, das den Stummfilm musikalisch zu untermalen hatte. Eine Beschäftigung, die mir durchaus nicht zusagte. Ich versuchte, als Bratschist unterzukommen oder mindestens einige Substitutionen zu erreichen. Vergeblich. Auch für Nachhilfeunterricht interessierte sich niemand. Ich war am Ende. Da kam ein Brief von meiner Mutter. Sie schrieb mir, dass in der Stadt Efferding die Stelle des Gemeindesekretärs ausgeschrieben würde. Weil sie aber als Mutter ihren Sohn sehr genau kannte, wusste sie auch, wie sie diesem an sich sich wenig verlockende Angebot schmackhaft machen könnte. Sie hatte dem Bürgermeister meine musikalischen Fähigkeiten geschildert und schrieb nun dazu, dass man hoffe, der künftige Gemeindesekretär würde den Musikverein, der sich aufgelöst hatte, neu organisieren und dessen Leitung übernehmen. Ich fuhr heim und sah mir die Sache an. Die Besoldung war gering, die künstlerischen Möglichkeiten erschienen mir sehr bescheiden, aber den Gedanken, Berufsdirigent zu werden, hatte ich inzwischen endgültig aufgegeben. So schrieb ich denn, vor allem meiner Mutter zuliebe, das Bewerbungsgesuch. Dann fuhr ich wieder nach Wien zurück, immer noch in der Hoffnung, in einem Orchester unterzukommen. Da erreichte mich im Jänner des Jahres 1920 der Bescheid des Bürgermeisters, dass der Gemeindeausschuss mir unter 38 Bewerbern die Stelle des Gemeindesekretärs zuerkannt habe. Damit war ich Beamter geworden. Allmählich fand ich mich in diese Arbeit hinein und legte einige Jahre später bei der oberösterreichischen Landesregierung die Prüfung als Gemeindebeamter ab. So bescheiden diese Existenz war, ließ sie mir doch Zeit, auch meinen musikalischen Neigungen zu leben. Ich baute ein Orchester auf, das ich sehen lassen konnte. Bald nahm das musikalische Leben in der kleinen Stadt einen erfreulichen Aufschwung. Von der beschaulichen Hausmusik eines Streichquartettes bis zum Platzkonzert des Bläserchores und den Festaufführungen der Liedertafel gab es für mich schöne, erfolgreiche Arbeit. Von meinem Jugendfreunde, der mich auf so seltsame Weise verlassen hatte, konnte ich all die Jahre her nichts mehr erfahren. Schließlich hatte ich die Nachfrage aufgegeben. Ich hätte außerdem wirklich nicht gewusst, wie ich etwas über ihn erfahren könnte. Der Schwager Raubal war längst gestorben, Angela, seine Schwester, wohnte nicht mehr in Linz. Was mochte aus meinem Freunde geworden sein? Dass er ein besserer Soldat war als ich, davon war ich überzeugt. Vielleicht war er wie so viele junge Männer unseres Alters gefallen. Hin und wieder hörte ich damals von einem deutschen Politiker sprechen, der Adolf Hitler hieß. Aber ich dachte, es müsse sich um einen Mann handeln, der nur zufällig den gleichen Namen führe. Schließlich war der Name Hitler gar nicht so selten. Wenn ich jemals wieder etwas von meinem einstigen Jugendfreunde erfahren würde, so nahm ich an, dann am ehesten die Nachricht, dass er ein bedeutender Architekt geworden wäre, zumindest denn ein Künstler, nicht aber irgendein belangloser Politiker, ausgerechnet in München. Da ging ich eines Abends über unseren stillen Stadtplatz und blieb ohne besondere Absicht vor der Buchhandlung stehen. Da lag die Münchner Illustrierte in der Auslage. Das Titelbild zeigte einen etwa Mitte der 30 stehenden Mann mit schmalen, blassen Gesichtszügen. Auf den ersten Blick erkannte ich ihn. Das war Adolf. Er hatte sich kaum geändert. Ich rechnete die Zeit zurück. 15 Jahre. Mir erschien dieses Antlitz wohl strenger, männlicher, reifer, aber nicht wesentlich älter geworden zu sein. Unter dem Bilde stand der bekannte Massenredner der Nationalsozialisten Adolf Hitler. So war mein Freund also tatsächlich mit jenem vielgenannten Politiker identisch. Ich bedauerte sehr, dass er ebenso wenig wie ich seine künstlerische Laufbahn hatte vollenden können. Ich wusste zu gut, was es hieß, alle seine Hoffnungen und Träume zu begraben. Nun musste er sich als Versammlungsredner seinen Lebensunterhalt verdienen. Ein bitteres Brot, obwohl er an sich ein guter, überzeugender Redner war. Das hatte ich oft genug erfahren. Auch sein Interesse für Politik konnte ich verstehen. Aber Politik war eine ebenso gefährliche wie undankbare Sache. Ich war froh, dass ich allein schon durch meine berufliche Stellung als Gemeindebeamter verhalten war, außerhalb des politischen Tagesgeschehens zu bleiben, denn als nunmehr definitiver Leiter des Stadtamtes musste ich mich für alle Gemeindebewohner in gleicher Weise einsetzen. Mein Freund aber fuhr mit vollen Segeln in die Politik, und es wunderte mich gar nicht, dass sein ungestümes Drängen, von dem ich in den Zeitungen las, mit einer Kerkerhaft in Landsberg endete. Doch er kam wieder. Die Presse beschäftigte sich mehr denn je mit ihm. Seine politischen Ideen, die allmählich auch in Österreich Anhänger fanden, überraschten mich keineswegs, denn es waren im Grunde genommen dieselben Gedanken, die er mir, wenngleich noch etwas verworren und übersteigert, in Wien vorgetragen hatte. Wenn ich seine Reden las, sah ich ihn förmlich vor mir, wie er im dumpfen Zimmer des Hinterhauses Stumpergasse 29 zwischen Türe und Flügel auf- und abschritt und unausgesetzt auf mich einsprach. Damals war ich sein einziger Zuhörer. Jetzt mochten Tausende auf ihn hören. Sein Name wurde überall genannt. Schon fragte man, wo kommt denn dieser Hitler her? Nun, darüber konnte ich vielleicht mehr erzählen als viele andere. Hatte ich nicht noch Briefe und Zeichnungen von ihm? Ich hatte ganz darauf vergessen. Jetzt stieg ich auf den Dachboden. Da stand noch der alte holzgezimmerte Koffer, der bei meinen Eltern geblieben und über das kleine Frahamer Haus in meine Efferdinger Stadtwohnung gekommen war, als die Mutter auf mein Anraten den kleinen Besitz verkauft hatte und zu mir gezogen war. Ich suchte nach dem Schlüssel, fand ihn endlich und sperrte den Koffer auf. Und wirklich, da lag ein großes blaues Kuvert, auf dem von meiner Hand geschrieben der Name Adolf Hitler stand. Ich konnte mich nicht mehr an dieses Konvoi erinnern. Im furchtbaren Geschehen des Krieges, im Elend der Nachkriegszeit, hatte ich ganz darauf vergessen, wie mir auch mein Freund selbst allmählich ferngerückt wäre, wenn er nicht als Politiker hervorgetreten wäre. Ich öffnete den Umschlag. Korrespondenzkarten, Briefe, Zeichnungen meines Jugendfreundes, gewiss nur ein Teil von dem, was ich von ihm erhalten hatte. Doch immerhin einiges, das recht beachtlich war. Ich las seine Briefe und Karten wieder. Was sollte ich damit tun? Ihm diese ganze Korrespondenz zuschicken? Wozu eigentlich? Er hatte jetzt anderes zu tun, als alte Jugenderinnerungen aufzufrischen. Vielleicht hatte er den schmächtigen, musikbegeisterten Tapezierergehilfen, den er seinerzeit im Stehparterre des Linzer Stadttheaters kennengelernt hatte, längst vergessen. Sollte ich ihm schreiben? Auch das erschien mir überflüssig, denn da er schon damals über mein mangelndes Interesse für Politik gespottet hatte, wäre er jetzt wohl noch mehr über mich enttäuscht. So begnügte ich mich damit, das weitere Schicksal meines Jugendfreundes anhand der Zeitungen zu verfolgen. Seine Anhänger zählten jetzt schon nach Millionen. Ohne österreichischen Boden zu betreten, brachte er mit seinen radikalen Auffassungen und Ideen auch in unser klein gewordenes Österreich Aufregung und Unruhe, für mich umso mehr ein Grund, mich zurückzuhalten. Es mag unverständlich erscheinen, dass ich, nachdem sich Adolf einen Namen als Politiker verschafft hatte, mit meinem Jugendfreund nicht sofort in Verbindung trat. Und doch muss ich zurückschauend feststellen, da unsere Jugendfreundschaft im gemeinsamen künstlerischen Streben verankert lag und mir politische Fragen ferne lagen, drängte es mich nicht mehr zu Adolf, dem ich in seinem Interessenbereich absolut nichts bieten konnte. Da erreichte mich am 30. Jänner 1933 die Nachricht, dass Adolf Hitler Reichskanzler geworden sei. Unwillkürlich fiel mir jenes mitternächtliche Erlebnis auf dem Freienberg ein, bei dem mir Adolf geschildert hatte, wie auch er gleich Rienzi zum Volkstribun aufsteigen wolle. Was damals der 16-Jährige in visionärer Verzückung geschaut hatte, war nun Wirklichkeit geworden. Da setzte ich mich hin und schrieb ein paar Zeilen an den Reichskanzler Adolf Hitler in Berlin. Ich erwartete mir auf mein Schreiben keine Antwort. Ein Reichskanzler hatte Wichtigeres zu tun, als den Brief eines gewissen August Kubitschek in Efferding bei Linz zu beantworten, mit dem er vor einem Vierteljahrhundert befreundet gewesen war. Aber es erschien mir, vom Politischen ganz abgesehen, als eine Pflicht des Anstandes, ihm zu der erreichten Stellung als Jugendfreund zu gratulieren. Zu meiner großen Überraschung aber erhielt ich eines Tages folgendes Schreiben: Herrn Stadtamtsleiter August Kubitschek, Efferding, Oberösterreich, Adolf Hitler, München, 4. August 1933, Braunes Haus. Mein lieber Kubitschek, erst heute wird mir dein Brief vom 2. Februar vorgelegt. Bei den Hunderttausenden von Schreiben, die ich seit dem Januar erhielt, ist es nicht verwunderlich. Umso größer war meine Freude, zum ersten Mal nach so vielen Jahren eine Nachricht über dein Leben und deine Adresse zu erhalten. Ich würde sehr gerne, wenn die Zeit meiner schwersten Kämpfe vorüber ist, einmal persönlich die Erinnerung an diese schönsten Jahre meines Lebens wieder wachrufen. Vielleicht wäre es möglich, dass du mich besuchst. Dir und deiner Mutter alles Gute wünschend bin ich in Erinnerung an unsere alte Freundschaft, dein Adolf Hitler, E.H. Er hatte mich also doch nicht vergessen. Dass er sich trotz seiner aufreibenden Tätigkeit meiner erinnerte, freute mich ungemein. Er nannte die Jahre, die wir zusammen verbracht hatten, die schönsten Jahre seines Lebens. Also hatte er die ihn begleitende bittere Not schon vergessen. Nur die Jugend mit ihrem Sturm und Drang erwärmte sein Herz. Der Schluss des Briefes aber brachte mich in Verlegenheit. »Vielleicht wäre es möglich, dass du mich besuchst«, schrieb er. Das war leichter gesagt als getan. Ich konnte doch nicht einfach auf den Obersalzberg fahren und sagen, »Da bin ich«. Außerdem hätte ihm dieses Wiedersehen doch nur Verlegenheit bereitet. Was konnte ich ihm denn erzählen? Mein eigenes Schicksal war an seinem gemessen belanglos und uninteressant. Von Efferding zu berichten würde ihn nur langweilen. Und sonst hatte ich ja nichts erlebt. So ließ ich die Sache auf sich beruhen und redete mir ein, dass diese freundliche Einladung nur als ein Akt formeller Höflichkeit anzusehen wäre, wie er denn auch, genau wie vor 25 Jahren, nicht vergessen hatte, am Schlusse des Briefes meine Eltern, das heißt jetzt nur meine Mutter, zu grüßen. Es hat doch auch sein Gutes, wenn ein Freund so unerhört konsequent ist. Am 12. März des Jahres 1938 aber überschritt Adolf Hitler in Braunau, an jener Stelle, an der sein Vater als Zollbeamter gedient hatte, die Grenze. Die deutsche Wehrmacht rückte in Österreich ein. Am Abend des 12. März sprach Adolf Hitler vom Balkon des Linzer Rathauses zu der auf dem Hauptplatz versammelten Bevölkerung der Stadt. Ich wäre gerne nach Linz gefahren, um ihn sprechen zu hören, hatte aber so viel mit Einquartierungen für die deutschen Truppen zu tun, dass ich Efferding nicht verlassen konnte. Als aber Adolf Hitler am 8. April nochmals nach Linz kam und nach einer politischen Kundgebung in der Werkhalle der Lokomotivfabrik Kraus im Hotel Weinzinger abstieg, versuchte ich doch, ihn zu sehen. Die Seiten 307 und 308 des Buches sind Bildseiten. Seite 307: Brief Adolf Hitlers an seinen Freund, der während der Sommerferien wieder zu seinen Eltern nach Linz zurückgekehrt war. Seite 308: Typische Briefstelle aus der Korrespondenz der beiden Freunde, in der Hitler seinen Kampf gegen die Wanzen in der gemeinsamen Behausung schildert. Weiter im Text: Ich arbeitete mich durch die Menge bis zur Postenkette vor und sagte den SA-Leuten, dass ich den Reichskanzler sprechen möchte. Sie blickten mich zunächst merkwürdig an und hielten mich bestimmt für einen Verrückten. Erst als ich den Männern einen der Briefe Hitlers zeigte, wurden sie stutzig und riefen einen Offizier herbei. Als auch dieser den Brief gesehen hatte, ließ er mich sofort ein und führte mich in die Diele des Hotels. Dort aber ging es zu wie in einem Bienenschwarm. Generäle standen wartend in Gruppen beisammen und besprachen die Ereignisse. Staatsminister, die mir durch die illustrierten Zeitschriften bekannt waren, hohe Parteiführer und andere Uniformierte kamen und gingen. Adjutanten, an den glänzenden Achselschnüren erkenntlich, schossen geschäftig vorüber. Und diese ganze aufregende Betriebsamkeit drehte sich um den gleichen Mann, den auch ich sprechen wollte. Mir wurde wirbelig im Kopfe und ich sah ein, dass mein Unterfangen sinnlos war. Ich musste mich damit abfinden, dass mein einstmaliger Jugendfreund jetzt Reichskanzler geworden war und dass diese höchste Stellung, die er im Staate bekleidete, zwischen uns eine unüberwindbare Distanz geschaffen hatte. Die Jahre, da ich der einzige Mensch gewesen war, dem er seine Freundschaft gewidmet und die persönlichsten Angelegenheiten seines Herzens anvertraut hatte, waren eben endgültig vorbei. Das Beste war daher, wenn ich mich heimlich wieder aus dem Staube machte und diesen hohen Herren, die sicherlich bedeutsame Missionen hatten, nicht länger im Wege stand. Einer der maßgebenden Adjutanten, es war Albert Bormann, dem ich mein Anliegen anvertraut hatte, kam nach einiger Zeit wieder auf mich zu und sagte mir, dass der Reichskanzler ein wenig krank sei und heute niemanden mehr empfangen würde. Ich möchte doch morgen um die Mittagsstunde wiederkommen. Bormann lud mich dann ein, einen Augenblick Platz zu nehmen, da er mich einiges fragen wollte. Ob denn der Kanzler in seiner Jugendzeit auch immer so spät schlafen gegangen wäre, forschte er mit anklagender Stimme. Er ginge keinen Tag vor Mitternacht zu Bett und schlafe dann weit in den Morgen hinein, während seine Umgebung, die es am Abend dem Kanzler gleichtun müsse, am nächsten Tag schon frühzeitig auf den Beinen stehen müsse. Im Weiteren klagte Bormann über die Zornesausbrüche Hitlers, denen kein Mensch begegnen könne, und über die eigenartige Ernährung des Kanzlers, die aus fleischloser Kost, Mehlspeisen und Fruchtsäften bestehe. Ob denn der Kanzler dies auch schon in der Jugendzeit so gehalten habe? Ich bejahte, nur wies ich darauf hin, dass er damals noch gerne Fleisch aß. Damit verabschiedete ich mich. Dieser Albert Bormann war ein Bruder des bekannten Reichsleiters Martin Bormann. Am nächsten Tag fuhr ich wieder nach Linz. Die ganze Stadt war auf den Beinen. In allen Straßen drängten sich die Menschen. Je näher ich dem Hotel Weinzinger kam, desto dichter wurde das Gedränge. Endlich hatte ich mich zum Hotel durchgekämpft und bezog wiederum meinen Platz im Hintergrund der Diele. Aufregung und Wirbel waren noch größer als tags zuvor. Es war ja auch heute der Tag vor der für Österreich festgesetzten Volksabstimmung. Dass sich da um die Person Hitlers alle großen Entscheidungen zusammendrängten, ließ sich denken. Jedenfalls hätte ich keinen ungünstigeren Zeitpunkt für dieses Wiedersehen finden können als diesen. Ich rechnete nach. Anfang Juli 1908 hatten wir in der Halle des Westbahnhofes Abschied genommen. Heute war der 9. April 1938. Es lagen also fast genau 30 Jahre zwischen jener unerwarteten Trennung in Wien und der heutigen Begegnung, falls diese überhaupt zustande kam. 30 Jahre, ein ganzes Menschenalter. Und was hatten diese 30 Jahre an umwälzenden Geschehnissen gebracht? Ich machte mir über das, was geschehen würde, wenn mich Hitler überhaupt sehen wollte, keine Illusionen. Ein kurzer Händedruck, vielleicht ein vertrauter Schlag auf die Schulter, ein paar herzliche, zwischen Tür und Angel hastig gesprochene Worte, damit musste ich mich vernünftigerweise begnügen. Ich hatte mir auch bereits ein paar entsprechende Worte zurechtgelegt. Einige Sorge machte mir die Anrede. Ich konnte unmöglich den Reichskanzler mit Adolf ansprechen. Wusste ich doch, wie peinlich er jeden Verstoß gegen die Form auffasste. Am besten war, sich an die allgemein vorgeschriebene Anrede zu halten. Aber weiß Gott, ob ich überhaupt dazu kam, den vorbereiteten Spruch aufzusagen. Was sich dann vollzog, ist begreiflicherweise in meiner Erinnerung stark von Gefühlsmomenten umdrängt. Als Hitler plötzlich aus einem der Zimmer des Hotels Weinzinger trat, erkannte er mich sofort und mit einem hocherfreuten Ausruf: »Der Gustl!« ließ er sein Gefolge stehen, nahm mich am Arm, ich weiß auch noch, wie er mit beiden Händen meine rechte Hand, die ich ihm entgegenstreckte, umschloss und festhielt, und wie mir seine Augen, die unverändert hell und durchdringend waren wie einst, entgegenblickten. Gleich mir war auch er sichtlich ergriffen, ich hörte es aus dem Klang seiner Stimme. Die würdigen Männer in der Diele blickten einander erstaunt an. Niemand kannte diesen merkwürdigen Zivilisten, den der Führer und Reichskanzler mit einer Herzlichkeit begrüßte, um die mich sicherlich in diesem Augenblick viele beneideten. Da fand ich endlich meine Fassung wieder und sprach die vorbereiteten Worte. Er hörte aufmerksam zu und lächelte ein wenig. Als ich geschlossen hatte, nickte er mir zu, als wollte er sagen: »Gut gelernt, Güstel.« Oder vielleicht sogar: Nun spricht auch mein Jugendfreund so wie alle anderen zu mir sprechen. Mir aber erschien jede Vertraulichkeit, die von meiner Seite ausging, als ungehörig. Nach einer kurzen Pause sagte er zu mir, »Kommen Sie.« Vielleicht hatte ich mit meiner eingelernten Ansprache mir jenes »Du«, das er in seinem Brief aus dem Jahre 1933 angeschlagen hatte, verscherzt. Aber offen gestanden war ich erleichtert, als ich das »Sie« hörte. Der Reichskanzler schritt mir voran zum Lift. Wir fuhren in den zweiten Stock des Hotels, wo seine Wohnräume lagen. Der persönliche Adjutant öffnete die Tür, wir traten ein, der Adjutant ging, wir waren allein. Neuerdings nahm Hitler meine Hand, blickte mich lange an und sagte, »Sie sind genau so geblieben wie damals, Kubitschek. Ich hätte Sie überall sogleich erkannt. Nicht anders, nur älter sind Sie geworden.« Dann führte er mich zum Tisch hin und forderte mich auf, Platz zu nehmen. Er versicherte mir, wie sehr er sich freue, mich nach so langer Zeit wiederzusehen. Besonders habe ihn mein Glückwunsch gefreut, denn ich wüsste am besten, wie schwer sein Weg gewesen sei. Der gegenwärtige Zeitpunkt wäre zwar für eine längere Aussprache ungünstig, doch hoffe er, dass sich in Zukunft dazu Gelegenheit bieten würde. Er würde mich davon verständigen lassen. Direkt an ihn zu schreiben wäre nicht ratsam, denn die an ihn gerichtete Post käme vielfach gar nicht in seine Hände, weil sie bereits vorher aufgearbeitet werden muss, um ihn zu entlasten. Ich habe ja kein Privatleben mehr wie damals und kann nicht so wie jeder andere Mensch tun, was ich will. Mit diesen Worten stand er auf und trat an das Fenster, das den Blick auf die Donau freigab. Noch immer stand die alte Gitterträgerbrücke dort, über die er sich schon in seinen Knabenjahren geärgert hatte. Wie erwartet, kam er sogleich darauf zu sprechen. »Dieser hässliche Steg«, rief er aus, »noch immer steht er da. Aber nicht mehr lange, das sage ich Ihnen, Kubitschek.« Damit wandte er sich wieder zu mir und lächelte, »trotzdem möchte ich gerne nochmals über die alte Brücke mit Ihnen hinüberbummeln, aber das geht nicht mehr, denn wo ich auftauche, ist ja alles hinter mir her. Aber glauben Sie mir, Kubitschek, ich habe in Linz noch sehr vieles vor.« Das wusste niemand besser als ich. Wie erwartet trug er alle Pläne wieder vor, die ihn in seiner Jugend beschäftigt hatten, als wären inzwischen nicht 30, sondern höchstens 3 Jahre vergangen. Kurz bevor er mich empfangen hatte, war er durch die Stadt gefahren, um sich über die baulichen Veränderungen zu informieren. Nun ging er die einzelnen Pläne durch. Die neue Donaubrücke, die den Namen Nibelungenbrücke führen sollte, müsse ein Meisterwerk werden. Eingehend beschrieb er mir die Ausgestaltung der beiden Brückenköpfe. Dann sprach er, ich wusste die Reihenfolge im Vorhinein, vom Landestheater, das vorerst eine neue Bühne erhalten solle. Wenn das neue Opernhaus, das an die Stelle des hässlichen Bahnhofes kommen soll, fertig ist, wird man das Theater nur noch für Schauspiel und Operette benutzen. Außerdem braucht Linz, wenn es den Namen einer Brucknerstadt verdienen soll, eine moderne Tonhalle. Ich will, dass Linz in kultureller Beziehung eine führende Stellung erhält und werde die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich dachte, damit wäre die Unterredung beendet. Aber Hitler kam nun auf den Aufbau eines großen Symphonieorchesters für Linz zu sprechen und damit erhielt das Gespräch plötzlich eine Wendung in das Persönliche. »Was sind Sie eigentlich geworden, Kubitschek?« Ich sagte ihm, dass ich seit 1920 Gemeindebeamter wäre, derzeit in der Stellung eines Stadtamtleiters. »Stadtamtsleiter?« fragte er. »Was ist das?« Jetzt war ich in Verlegenheit. Wie sollte ich mit wenigen Worten erklären, was unter dieser Stellung zu verstehen sei? Ich suchte in meinem Wortschatz nach geeigneten Ausdrücken, da unterbrach er mich. »Also ein Beamter sind Sie geworden, ein Schreiber. Das passt doch nicht zu Ihnen. Wo sind Ihre musikalischen Fähigkeiten hingekommen?« Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass mich der verlorene Krieg ganz und gar aus der Bahn geworfen habe. Wollte ich nicht verhungern, musste ich umsatteln. Er nickte ernst und sagte dann, »Ja, der verlorene Krieg.« Dann blickte er mich an und sagte, »Als Gemeindeschreiber werden Sie Ihre Dienstzeit nicht beenden, Kubitschek. Im Übrigen wollte er sich dieses Iffer-Ding, von dem ich ihm erzählte, einmal ansehen. Ich fragte ihn, ob das sein Ernst sei. »Natürlich komme ich zu Ihnen, Kubizek«, erklärte er, »aber mein Besuch gilt Ihnen allein. Dann wandeln wir einmal nach der Donau hinunter. Hier komme ich ja doch nicht dazu, denn hier lässt man mich nicht aus.« Er wollte wissen, ob ich noch so eifrig musiziere wie damals. Jetzt kam ich auf mein Lieblingsthema und nun erzählte ich ausführlich von dem musikalischen Leben in unserer kleinen Stadt. Ich fürchtete, dass ihn angesichts der weltbewegenden Probleme, die er zu entscheiden hatte, mein Bericht langweilen würde. Aber ich hatte mich geirrt. Wenn ich, um Zeit zu sparen, einiges nur summarisch erwähnte, fiel er mir sogleich ins Wort. »Was, Kubitschek, sogar Symphonien führen Sie in diesem kleinen Efferding auf? Das ist ja großartig. Welche Symphonien haben Sie da aufgeführt?« Ich zählte auf: Schuberts Unvollendete, Beethovens Dritte, die Jupiter-Symphonie Mozarts, Beethovens Fünfte. Er wollte die Stärke und Zusammensetzung meines Orchesters wissen, staunte über meine Angaben und gratulierte mir zu meinen Erfolgen. »Da muss ich Ihnen doch helfen, Kubitschek«, rief er. »Stellen Sie mir einen Bericht zusammen und sagen Sie mir, was Ihnen fehlt.« »Und wie geht es Ihnen persönlich? Sie leiden doch keine Not?« Ich antwortete ihm, dass mir meine Stellung eine zwar bescheidene, aber durchaus zufriedenstellende Existenz ermögliche und dass ich daher keine persönlichen Wünsche habe. Überrascht blickte er auf. Dass jemand keine Wünsche vorzubringen habe, schien er nicht gewohnt zu sein. »Haben Sie Kinder, Kubizek?« »Ja, drei Söhne.« »Drei Söhne«, rief er bewegt. Er wiederholte dieses Wort mehrmals und mit sehr ernstem Antlitz. »Drei Söhne haben Sie, Kubizek. Ich habe keine Familie, ich bin allein. Aber um Ihre Söhne möchte ich mich kümmern.« Ich musste ihm ausführlich von meinen Söhnen erzählen. Alle Einzelheiten wollte er erfahren. Er freute sich, dass sie alle drei musikalisch begabt seien und zwei von ihnen auch geschickte Zeichner wären. »Ich übernehme die Patenschaft für die Ausbildung Ihrer drei Söhne, Kubizek«, erklärte er mir. »Ich möchte nicht haben, dass junge, begabte Menschen den gleichen Lebensweg gehen müssen, den wir gegangen sind. Sie wissen ja, was wir in Wien durchgemacht haben. Dabei kamen für mich aber die schlimmsten Zeiten erst, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten. Es darf nicht mehr vorkommen, dass ein junges Talent aus Not zugrunde geht. Wo ich persönlich helfen kann, dort helfe ich, schon gar, wenn es sich um Ihre Kinder handelt, Kubitschek.« Ich will hier sogleich anfügen, dass der Reichskanzler tatsächlich die Kosten der musikalischen Ausbildung meiner drei Söhne am Linzer Bruckner Konservatorium durch sein Büro bezahlen ließ und auf seine Anordnung hin die zeichnerischen Arbeiten meines Sohnes Rudolf von einem Akademieprofessor in München begutachtet wurden. Mit einem flüchtigen Händedruck hatte ich gerechnet, und nun saßen wir tatsächlich schon über eine volle Stunde beisammen. Der Reichskanzler erhob sich. Ich dachte, die Unterredung wäre nun zu Ende, und erhob mich gleichfalls. Er rief aber nur einen seiner Adjutanten herein und erteilte ihm die auf meine Söhne bezüglichen Anordnungen. Dabei machte dieser auf die Briefe Aufmerksamkeit, die ich noch aus meiner Jugendzeit besäße. Jetzt musste ich Briefe, Postkarten und Zeichnungen auf den Tisch hinbreiten. Sein Erstaunen war groß, als er die immerhin beträchtliche Zahl meiner Erinnerungsstücke sah. Er wollte wissen, wieso diese Dokumente erhalten geblieben seien. Ich erzählte von dem schwarz gestrichenen Koffer auf dem Dachboden mit dem Fach im Deckel und dem Kuvert mit der Aufschrift Adolf Hitler. Besonders genau betrachtete er das Aquarell von Pöstlingberg. Es gäbe einige geschickte Maler, die seine Aquarelle so genau kopieren könnten, dass diese vom Original nicht mehr zu unterscheiden wären, erklärte er mir. Diese Leute betrieben einen schwunghaften Handel und fänden überall Dumme, die ihnen auf ihren Schwindel hereinfielen. Am sichersten wäre es, das Original gar nicht aus der Hand zu geben. Da man schon einmal versucht hatte, mir das Material aus der Hand zu nehmen, fragte ich den Reichskanzler um seine Ansicht darüber. »Diese Dokumente sind Ihr alleiniger Besitz, Kubizek«, erwiderte er mir. »Niemand kann Ihnen dieselben streitig machen.« Darauf kam er noch auf das Buch von Rabitsch zu sprechen. Rabitsch hatte einige Jahre nach Hitler die Linzer Realschule besucht und sicherlich in bester Absicht ein Buch über dessen Schulzeit geschrieben. Aber Hitler war sehr erbost darüber, weil Rabitsch ihn ja gar nicht persönlich gekannt hatte. »Sehen Sie, Kubizek, ich war von vornherein mit diesem Buche nicht einverstanden. Es soll nur einer über mich schreiben, der mich wirklich kannte. Wenn jemand dafür in Frage kommt, sind Sie es, Kubizek.« Und zu seinem Adjutanten gewandt, fügte er hinzu, »merken Sie das sogleich vor.« Damit ergriff er wieder meine Hand. »Sie sehen, Kubizek, wie notwendig es ist, dass wir uns öfter sprechen. So wie es möglich ist, rufe ich Sie wieder.« Die Besprechung war beendet. Wie benommen verließ ich das Hotel. Die nächste Zeit brachte Unruhe in mein stilles, zurückgezogenes Dasein, und ich musste entdecken, dass es durchaus nicht immer nur schön und gut war, der Jugendfreund eines so berühmten Mannes zu sein. Obwohl ich selbst kaum jemandem davon erzählt hatte und mich auch in Zukunft größter Zurückhaltung befleißigte, lernte ich bald die Schattenseiten meiner Jugendfreundschaft mit Hitler kennen. Einen Vorgeschmack dessen, was meiner wartete, hatte ich schon in den Märztagen bekommen. Österreich war noch kaum dem Deutschen Reich eingegliedert worden, als schon vor meinem Hause in Everding ein Auto angefahren kam. Die drei uniformierten Herren, die dem Wagen entstiegen, kamen direkt aus Berlin zu mir. Im Auftrage des Führers hätten sie sämtliche in meinem Besitz befindlichen Dokumente aus der Jugendzeit des Führers zu übernehmen, damit diese in der Reichskanzlei an einem sicheren Orte verwahrt werden könnten. Zum Glück ließ ich mich nicht blöffen. Wie ich jetzt feststellen konnte, hatte Hitler zu jenem Zeitpunkt, da diese Beschlagnahme inszeniert worden war, von meinen Erinnerungsstücken gar keine Kenntnis. Es handelte sich vielmehr um ein eigenmächtiges Vorgehen irgendeiner Parteidienststelle, die meinen Namen erfahren hatte. Jedenfalls verweigerte ich den drei SS-Leuten die Herausgabe der Dokumente, was diesen absolut nicht einleuchten wollte. Anscheinend hatten sie sich in Österreich gefügigere Menschen erwartet, als ich es war. Ihr forsches Auftreten machte auf mich nicht den erwünschten Eindruck. Und dabei war dieser renitente Zivilist nicht einmal Parteigenosse, dachten sie gewiss, als sie mit leeren Händen wieder abfahren mussten. Merkwürdig, was sich der Führer für seltsame Käuze als Jugendfreunde ausgesucht hat. Gut, dass ich bei dieser ersten Attacke festgeblieben war. Die künftigen ließen sich leichter parieren, denn ich konnte mich auf das Wort Hitlers berufen, dass diese Dokumente mein persönliches Eigentum wären. In der nächsten Zeit versuchten die verschiedenen Parteidienststellen, sich bei mir gegenseitig den Rang abzulaufen. Hitler hatte, wie ich jetzt erfuhr, manches Mal, wenn ihm Kreise seiner vertrauten Mitarbeiter die Rede auf seine Jugenderinnerung kam, auf mich hingewiesen. »Frag den Gustl« war die stereotype Antwort auf alle Fragen, die sich um bestimmte Jugenderlebnisse drehten. So war man in seiner nächsten Umgebung allmählich auf diesen merkwürdigen Mann, der da doch irgendwo in Österreich lebte, ohne von seiner Jugendfreundschaft mit Adolf Hitler besonders aufheben zu machen, aufmerksam geworden. Nun aber war dieser Gustl, der bisher mehr oder weniger unerreichbar geblieben war, auf dem Wege über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich plötzlich deutscher Staatsbürger und für sämtliche Dienststellen ohne weiteres erreichbar geworden. Reichsminister Goebbels sandte mir einen sehr sympathischen jungen Mann als seinen Beauftragten zu mir. Er hieß Karl Kerf, Rang und dienstliche Stellung weiß ich nicht mehr. Kerf erklärte mir, dass man die Herausgabe einer großen Führerbiografie plane, für welche ich die Zeit von 1904 bis 1908 zu bearbeiten habe. Man würde mich, sobald der Zeitpunkt dafür gegeben sei, nach Berlin rufen, damit ich dort, unterstützt von anerkannten Fachleuten, diese Aufgabe durchführen könne. Einstweilen möge ich mit einer detaillierten Niederschrift meiner Erinnerungen beginnen. Ich erklärte dem jungen Manne, dass ich dazu jetzt unmöglich Zeit habe, denn seit dem Anschlusse gäbe es für uns Gemeindebeamte unerhört viel zu tun. Er verstand wohl, dass ich mich nicht binden lassen wollte und amüsierte sich über meine Äußerungen sehr. Schließlich aber ermahnte er mich doch, Meine einzigartige historische Verantwortung vor der Geschichte, wie er sich ausdrückte, nicht gering zu schätzen. Wenn ich es wünsche, könnte er ohne weiteres eine Beurlaubung für mich erwirken. Dies aber lehnte ich ganz entschieden ab. So empfahl er sich mit der Bemerkung, zu besserer Stunde wiederzukommen. Nachdem die weitere Zukunft aber nur schlechtere Stunden brachte, bekam ich Karl Kerf nicht mehr zu sehen. Jedenfalls aber hatte er seinen heiklen Auftrag mit Verständnis und Charme durchzuführen versucht. Viel hartnäckiger und unerfreulicher waren die Aufträge, die mich von Martin Bormann erreichten, der sich dem Anscheine nach für mich und meine Aufgabe allein zuständig fühlte und ängstlich darüber wachte, dass niemand anderer mit mir in Verbindung trat. Seine Zuschriften und Befehle klangen so, als hätte er das Leben Adolf Hitlers für sich gepachtet und niemand dürfe darüber ein Wort sagen oder schreiben, ohne seine vorherige Begutachtung und Zustimmung. Als sein Vergehen die in meinem Besitze befindlichen Dokumente für die Parteikanzlei sicherzustellen, dem Platze, wohin sie gehören, wie er schrieb, gescheitert war, erhielt ich den strikten Befehl, diese Dokumente niemals ohne seine Erlaubnis aus der Hand zu geben und auch niemand Unberufenen darin Einblick zu gewähren. Nun, dazu brauchte mich Martin Bormann nicht zu drängen. Das lag in meiner eigenen Absicht. Als er mir aber den Befehl übermitteln ließ, sofort meine Jugenderinnerungen mit Adolf Hitler aufzuschreiben und ihm das Konzept vorzulegen, ließ ich ihm sagen, dass ich darüber erst mit Hitler selbst sprechen müsse. Diese Methode hatte durchschlagenden Erfolg. Wenn ich künftig von einem jener etwas gewalttätigen Herren unter Druck gesetzt wurde, brauchte ich nur zu sagen, »Verzeihen Sie bitte«, aber ich möchte über Ihre Vorschläge doch zuerst mit dem Reichskanzler persönlich sprechen. Wie war doch Ihr werter Name? Dann schlug die Stimmung in das Gegenteil um und ich wurde so vorsichtig und zartfühlend behandelt wie ein rohes Ei. Hingegen denke ich mit Vergnügen an meine Begegnung mit Rudolf Hess. Er war nach Linz gekommen und ließ mich zu sich bitten. Ein mir entgegengeschickter Wagen brachte mich zum Bergbahnhotel auf dem Pöstlingberg. Reichsminister Hess begrüßte mich überaus herzlich. »Das ist also der Kubizek«, rief er freudestrahlend, »der Führer hat mir schon so viel von Ihnen erzählt.« Ich spürte sogleich, dass diese Herzlichkeit echt war und wirklich von Herzen kam. Auch fand ich durch diesen Besuch eine bestimmte Erfahrung bestätigt. Je näher eine Persönlichkeit dem Kanzler stand, desto mehr hatte dieser im betreffenden Falle von mir erzählt. Rudolf Hess und Frau Winifred Wagner waren am besten über die Jugendjahre Hitlers und damit auch über mich informiert. Der Minister lud mich zu Tische ein. Auf der herrlichen Terrasse des Hotels wurde gespeist. Nach Tisch musste ich ihm dann lange und ausführlich von meinen Erinnerungen erzählen. Immer wieder warf er Fragen und Bemerkungen dazwischen. Ich hatte den Eindruck, dass Rudolf Hess, rein menschlich genommen, Hitler näher stand als viele andere, und ich freute mich darüber. Auch die anderen Herren, die am Tische saßen, schalteten sich in das Gespräch mit ein. Es ergab sich eine heitere, zwanglose Unterhaltung, die sich wesentlich von den Verhandlungen mit Beauftragten der Parteikanzlei unterschied. Ich fand es besonders köstlich, dass ich von diesem wundervollen Platze hoch über der Stadt dem Reichsminister die Lage aller Einzelheiten unmittelbar im Stadtbilde zeigen konnte. Dort hinter dem grünen Hügel mit dem Pulverturm lag Leonding. Genau konnte man den Schulweg des seinerzeitigen Realschülers verfolgen. Dort lag die Humboldtstraße, in die Frau Hitler nach dem Tode ihres Mannes übersiedelt war. Und unmittelbar zu unseren Füßen das liebliche Urfahr mit der Blütengasse und anderen für meinen Jugendfreund bedeutsamen Erinnerungsstätten. Rudolf Hess hinterließ mir in seiner einfachen, schlichten Art, die sich so wesentlich vom Gehabe anderer, viel weniger bedeutsamer politischer Persönlichkeiten unterschied, einen guten Eindruck. Ich bedauerte nur, dass er anscheinend krank war, da er sehr leidend aussah. Inzwischen war man auch in der Heimat selbst auf mich aufmerksam geworden, nachdem man bisher in Oberösterreich nichts von der Existenz eines Jugendfreundes Adolf Hitlers gewusst hatte, ein Umstand, der mich lange Zeit beglückte. Nun hatte man mich also entdeckt. Zwar war ich noch immer nicht Parteigenosse, was viele nicht verstehen konnten, denn ihrer Ansicht nach hätte der Jugendfreund Hitlers eigentlich Parteigenosse Nummer 2 sein müssen. Aber ich war schon damals in politischen Dingen ein höchst zweifelhafter Anhänger meines Freundes gewesen, nicht gerade, weil ich seine Ansichten über Politik durchwegs abgelehnt hätte, sondern mehr, weil sie mich nicht interessierte, beziehungsweise weil ich sie nicht verstand. Natürlicherweise wurde ich bald auch von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen in Bedrängnis geraten waren, um Hilfe und Fürsprache gebeten. Ich half gerne, obwohl ich mir über einen tatsächlichen Einfluss auf politische Entscheidungen keine Illusionen machte. Ich musste auch bald erfahren, dass ein Jugendfreund Adolf Hitlers noch keine Legitimation für ein wirkungsvolles Eingreifen bedeutete. Wo es mir nicht gelang, bis zu Hitler selbst durchzukommen, wurde ich ebenso freundlich wie entschieden darauf aufmerksam gemacht, dass ich für diese oder jene Angelegenheit nicht zuständig wäre. Wie ich erwartet hatte, kam der geplante Besuch Hitlers in Eferding nicht zustande. In diese etwas resignierte, mehr von der Vernunft als vom Gefühl getragene Stimmung hinein, brach gänzlich unerwartet ein Einschreibebrief aus der Reichskanzlei. Klopfenden Herzens öffnete ich das Kuvert. Da stand denn feierlich auf schönstes Büttenpapier gedruckt, was mir zur höchsten Freude meines ganzen Lebens wurde. Über Auftrag des Reichskanzlers wurde ich eingeladen, an den diesjährigen Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth teilzunehmen. Ich möge mich am Dienstag, dem 25. Juli 1939, im Hause Wahnfried bei Herrn Kannenberg melden. Was ich in meinem ganzen Leben kaum zu träumen gewagt hatte, wurde nunmehr Wirklichkeit. Ich kann das Ausmaß meiner Freude gar nicht mit Worten schildern. Seit jeher war es meine höchste künstlerische Sehnsucht gewesen, nach Bayreuth zu wallfahren und dort eine Aufführung der Musikdramen des großen Meisters zu erleben. Aber ich war nicht vermögend und konnte bei meiner bescheidenen Existenz niemals an eine solche Reise denken. Und plötzlich wurde alles wirklich und wahr. Die Tage vor meiner Abreise durchlebte ich wie im Fieber und konnte in den Nächten vor Freude fast nicht mehr schlafen. Dann fuhr ich über Passau, Regensburg und Nürnberg nach Bayreuth. Als ich vom Zuge aus zum ersten Male den Hügel mit dem Festspielhaus sah, glaubte ich, ich müsste vor Freude und Glück vergehen. Herr Kannenberg empfing mich überaus freundlich und wies mir bei einer Familie Moschenbach, Liststraße 10, ein schönes Quartier zu. Pünktlich begab ich mich zur Vorstellung. Die Festspiele des Jahres 1939 wurden mit dem Fliegenden Holländer eröffnet. Ich nahm meinen Platz ein. Die Lichter verlöschten. Aus der Tiefe des versenkten und daher unsichtbaren Orchesters erklang das Vorspiel. Unbeschreiblich schön. Mein Gott, dass ich das noch erleben durfte. Ein Orchester von 132 Mann. Ich war wie verzaubert. Dem Fliegenden Holländer folgte am nächsten Tage Tristan und Isolde. Eine unvergessliche Aufführung. Donnerstag, den 27. Juli, ging das Bühnenweihespiel Parsival in Szene. Ich hatte mich darauf schon daheim ganz besonders vorbereitet, den Klavierauszug durchgearbeitet und die einschlägige Literatur studiert. Als aus der Tiefe des Orchesters leise das Abendmahlmotiv in C-Dur erklang, verwandelte sich die Welt um mich und ich erlebte die beglückendsten Stunden meines irdischen Daseins. Mit der Götterdämmerung am Mittwoch, dem 2. August 1939, waren meine Festtage in Bayreuth zu Ende. Ich machte mich zur Abreise bereit und ging nochmals zu Herrn Kannenberg, um mich für die aufmerksame Betreuung zu bedanken. »Müssen Sie denn wirklich schon heimfahren?« fragte er mit vieldeutigem Lächeln. »Es wäre vielleicht gut, wenn Sie noch einen Tag zugeben würden.« Ich verstand seine Anspielung sogleich und blieb am 3. August noch in Bayreuth. Um 2 Uhr nachmittags kam ein SS-Offizier in mein Quartier, um mich abzuholen. Zum Hause Wahnfried war es nicht weit. Im Vorraum des Hauses erwartete mich Obergruppenführer Julius Schaub und führte mich in eine größere Halle, in der zahlreiche Persönlichkeiten anwesend waren, die ich entweder schon von Linz her oder aus Bildern in illustrierten Zeitschriften kannte. Dort stand Frau Winifred Wagner in angeregtem Gespräch mit Reichsminister Heß. Obergruppenführer Brückner sprach mit Herrn von Neurath und einigen Generälen. Überhaupt waren sehr viele Militärpersonen im Raume und blitzartig schoss es mir durch den Kopf, dass die allgemeine Lage sehr gespannt war, insbesondere gegenüber Polen, und dass man hin und wieder von einer bewaffneten Entscheidung sprach. Ich kam mir in dieser mit Hochspannung geladenen Atmosphäre sehr deplatziert vor und jenes bängliche Gefühl, das dem Lampenfieber am Dirigentenpult ähnlich mich schon in der Diele des Hotels Weinzinger befallen hatte, bemächtigte sich wieder meiner. Wahrscheinlich wollte mir der Reichskanzler, ehe er wieder in die Reichshauptstadt zurückkehrte, ein paar freundliche Worte sagen. Unter heftigem Herzklopfen legte ich mir selbst ein paar Worte des Dankes zurecht. An der Stirnseite der Halle befand sich eine breite Doppelflügeltür. Da gibt der bei dieser Tür stehende Adjutant dem Obergruppenführer Schaub ein Zeichen, worauf dieser mit mir zur Türe vorgeht. Der Adjutant öffnet beide Flügel, tritt zur Seite. Obergruppenführer Schaub tritt mit mir ein und meldet: »Mein Führer, Herr Kubizek, ist da.« Darauf tritt er zurück und schließt die Türe wieder hinter sich zu. Ich bin mit dem Reichskanzler allein. Seine hellen Augen blicken mir entgegen und glänzen in der Freude des Wiedersehens. Mit strahlendem Gesicht geht er mir entgegen. Nichts an ihm verrät in diesem Augenblick die ungeheure Verantwortung, die auf seinen Schultern lastet. Nicht anders wie ein Festspielgast erscheint er mir. Jene glückliche Atmosphäre, die Bayreuth ausstrahlt, ist an ihm zu spüren. Nun fasst er meine Rechte mit beiden Händen und heißt mich willkommen. Diese innige Begrüßung an geweihter Stätte bewegt mich so tief, dass ich kaum zu sprechen vermag. Meine Dankesworte mögen recht unbeholfen geklungen haben, und ich war herzlich froh, als ein erheiterndes »Setzen wir uns doch« mich aus meiner Benommenheit endlich herausriss. Ich musste ihm von meiner Reise nach Bayreuth erzählen, von dem Besuche der Wagner-Gedenkstätten und selbstverständlich auch in aller Ausführlichkeit von meinen Eindrücken bei den Aufführungen im Festspielhause. Dabei gewann ich meine Ruhe wieder, und wir sprachen jetzt in gleicher Weise über das, was uns begeisterte, miteinander wie in jungen Jahren. Damit kam er auf die Wagner-Aufführungen, die wir in Linz und Wien gesehen hatten, zu sprechen, und er entwickelte mir nun seine Pläne, um möglichst großen Teilen des deutschen Volkes das Werk Richard Wagners zugänglich zu machen. Ach, ich kannte diese Pläne ja schon längst. In ihren Grundzügen lagen sie schon vor nahezu 35 Jahren in seinen Gesprächen fest. Aber jetzt waren es keine Illusionen mehr. 6.000 Menschen, so berichtete er mir, die niemals in der Lage gewesen wären, die Festspiele in Bayreuth zu suchen, befanden sich in diesem Jahre dank einer ausgezeichneten Organisation unter den Festspielgästen. Ich erwiderte, dass ich mich selbst dazu rechnen würde. Er lachte und sagte: »Ich kann mich gerade an diese Worte noch ganz genau erinnern. Jetzt habe ich Sie als Zeugen hier in Bayreuth, Kubizek, denn Sie sind der Einzige, der dabei war, wie ich als armer, unbekannter Mensch diese Gedanken zum ersten Mal entwickelt habe. Damals fragten Sie mich, wie diese Pläne verwirklicht werden könnten. Und jetzt können Sie sehen, was daraus geworden ist.« Dann berichtete er mir über das bisherige Erreichte und das, was er noch in Zukunft für Bayreuth tun wolle, als müsse er darüber vor mir Rechenschaft ablegen. Aber ich hatte jetzt sehr gegenständliche Sorgen. Einen ganzen Packen Ansichtskarten mit seinem Bildnis trug ich in meiner Tasche. Es gab in Efferding und in Linz eine ganze Menge lieber Menschen, denen ich mit einer Karte, die eine persönliche Unterschrift Hitlers trug, Freude machen wollte. Eine Weile lang zögerte ich, die Karten herauszuziehen, denn mein Wunsch kam mir doch sehr banal vor. Andererseits saß Hitler gerade jetzt vor dem Schreibtisch. Wenn ich diese Gelegenheit versäumte, kam sie vielleicht niemals wieder. Ich dachte an die Menschen daheim und gab mir einen Ruck. Er nahm die Karten, und während er seine Brille suchte, reichte ich ihm meine Füllfeder hin. Dann unterschrieb er. Ich half ihm dabei insoweit, als dass ich mit der Löschwiege die nassen Unterschriften abtrocknete. Während er der Reihe nach auf die Karten seinen Namen hinsetzte, blickte er unvermittelt auf, sah mich mit der gezückten Löschwiege vor sich stehen und sagte lächelnd, »Man merkt es, dass Sie ein Schreiber geworden sind, Kubizek. Ich kann nur nicht begreifen, wie Sie es in diesem Berufe aushalten können. Ich wäre an Ihrer Stelle schon längst durchgebrannt. Warum sind Sie übrigens nicht schon längst zu mir gekommen?« Ich war in großer Verlegenheit und suchte nach einer passenden Ausrede. »Nachdem Sie mir am 4. August 1933 geschrieben haben, Sie möchten unsere gemeinsamen Erinnerungen erst dann austauschen, wenn die Zeit Ihrer schwersten Kämpfe vorüber ist,« sagte ich, »so wollte ich bis dahin warten. Außerdem hätte ich vor dem Jahre 1938 als österreichischer Beamter einen Pass gebraucht, um nach Deutschland zu kommen. Den hätte ich aber bestimmt nicht erhalten, wenn ich den Zweck meiner Reise angegeben hätte.« Da lachte er herzlich und sagte, »Ja, politisch waren Sie ja immer ein Kind.« Ich hatte an dieser Stelle ein anderes Wort erwartet und lachte meinerseits, weil sich der Trottel aus der Stumpergasse mittlerweile in ein Kind verwandelt hatte. Dann schob der Reichskanzler die Karten zusammen und erhob sich. Ich dankte und verwahrte sie in meiner Rocktasche. Schon glaubte ich, der Empfang sei zu Ende, da sagte er ernst, »Kommen Sie!« Er öffnete die Tür, die in den Garten führte, und schritt mir voran über die steinernen Stufen hinab. Gepflegte Parkwege führten uns vor ein hohes, handgeschmiedetes Eisengitter. Er öffnete dieses. Blumen blühten hier und Sträucher, die dichten Kronen der Laubbäume wölbten sich zu einem schattenden Dache, unter dem alles in dämmerndem Halbdunkel blieb. Ein paar Schritte über den Kries des Weges, und wir standen vor dem Grabe Richard Wagners. Hitler nahm meine Hand in die seine, ich spürte, wie ergriffen er war. Um die schwere Granitplatte, welche die sterblichen Überreste des Meisters und die seiner Gattin barg, rankte Efeu. Still war es um uns beide. Niemand störte den weihevollen Frieden. Dann sagte Hitler, »Ich bin glücklich, dass wir uns an dieser Stätte, die für uns beide immer die heiligste war, wiedersehen können.« Während ich schweigend an der Seite meines Jugendfreundes stand, traten mir die Bilder der Vergangenheit eindrucksvoll vor Augen. Ich sah wieder den schlanken Jüngling neben mir, in dessen schmalem, blassen Antlitz die Augen von ekstatischer Begeisterung loderten. Ich hörte wieder seine tiefe, ernste, leidenschaftlich bewegte Stimme an meinem Ohr. Und wieder fühlte ich wie damals jenes schmerzliche Sehnen in mir, einmal am Grabe des großen Meisters zu stehen, der unserem jungen Leben Inhalt und Richtung gegeben hatte. In dieser Stunde wurde der Traum unserer Jugend Wirklichkeit. Ich dachte daran, welch seltsame, für den Menschen kaum fassbare Wege durch das Schicksal geht. Wer vermöchte, diese geheimnisvollen Wege zu ergründen? Nichts lässt sich erzwingen. Was geschieht, vollzieht sich aus einer inneren Gesetzmäßigkeit, die dem Menschen verborgen bleibt. Wer uns beide, meinen Freund und mich, dazumal in Wien gekannt hätte, musste zu der Überzeugung gelangen, dass mein Lebensweg dem äußeren wie dem inneren Geschehen nach einigermaßen bestimmbar war und festlag. Nach der Absolvierung des Konservatoriums würde ich meinen Weg als Theaterdirigent einschlagen. Schon wiesen die ersten Erfolge eindeutig in diese Richtung. Ebenso sicher aber ließ sich feststellen, dass Adolf mit seinem uferlosen Selbststudium, seiner Missachtung aller praktischen Berufsziele scheitern müsste. Das Schicksal hatte gesprochen. Hier am Grabe Richard Wagners standen die beiden armen, unbekannten Studenten, die im düsteren Hintergebäude der Stumpergasse gewohnt hatten, Hand in Hand beisammen. Was war aus ihnen geworden? Der Sichere war ein kleiner, unbedeutender Gemeindebeamter in einem oberösterreichischen Landstädtchen geworden, der nebenbei etwas Musik betrieb. Der andere aber, dessen Zukunft damals so fragwürdig war, stand als Kanzler des Reiches vor mir. Was wird die kommende Zeit bringen? Eines ließ sich mit Sicherheit vorhersagen. Während der eine in der Bedeutungslosigkeit, aus der er kam, auch weiterhin verblieb, würde der andere, was immer die kommenden Tage brachten, in die Geschichte eingehen. Wie lange wir an dieser geheiligten Stätte verweilten, vermag ich nicht mehr zu sagen. Um mich war die Zeit versunken, ich glaubte, den Flügelschlag der Ewigkeit zu fühlen. Im Anschluss daran führte mich der Reichskanzler durch das Haus Wahnfried. Wieland, der Sohn Frau Winifred Wagners, der Enkel des Meisters, erwartete uns mit einem Schlüsselbund am Garteneingang. Während der junge Wieland die einzelnen Räume aufschloss, erläuterte mir der Kanzler die Denkwürdigkeiten. Zuerst wurde ich durch den Altbau geführt, dessen Räume mir schon aus Bildern bekannt waren. Im Musikzimmer stand der Flügel, an dem der Meister komponiert hatte, offen, eine Geste, die mich im Innersten bewegte. Ich sah die großartige Bibliothek. Wieland Wagner verabschiedete sich von mir, der Kanzler stellte mich Frau Wagner vor, die sich sichtlich freute, mich kennenzulernen. Als die Rede auf den jugendlichen Enthusiasmus kam, mit dem wir beide uns dem Werk des Meisters verschworen hatten, erinnerte ich nochmals an jene denkwürdige Rienzi-Aufführung in Linz. Hitler schilderte nun Frau Wagner jenes einzigartige nächtliche Erlebnis, das er mit den Worten schloss, die mir unvergesslich geblieben sind. Damals begann es. Hitler gab mir noch einige Hinweise für die Heimfahrt. In München sollte ich mir das Reichssymphonieorchester anhören, das uns als junge Menschen schon so sehr beschäftigt hatte, und die große deutsche Kunstausstellung besuchen. Da er ein Wiedersehen auf dem Obersalzberg für wenig günstig halte, habe er Auftrag gegeben, dass ich stets zu gleicher Zeit wie er nach Bayreuth kommen könne. »Ich möchte Sie immer in meiner Nähe haben«, sagte er und reichte mir die Hand zum Abschied. Ich dankte ihm, während mir vor Ergriffenheit die Augen feucht wurden. Am Gartentore blieb er stehen und winkte mir noch einmal zu. Ich blieb allein. Bald hörte ich die Ovationen der Menge, die in der Richard-Wagner-Straße auf ihn harrte. Der Reichskanzler hatte Bayreuth verlassen, um nach Berlin zu fliegen. Als am 8. Juli 1940 aus der Reichskanzlei die Eintrittskarten für den ersten Zyklus der Richard-Wagner-Festspiele bei mir einlangten, kam ich in große Bedrängnis. Der Krieg hatte auch Dienst und Arbeit in der Heimat gewandelt. Konnte ich es inmitten dringender Aufgaben verantworten, nach Bayreuth zu fahren? Der Reichskanzler hatte zwar den Wunsch ausgesprochen, mich dort in seiner Nähe zu haben, aber es war ja Krieg. Ein Krieg, der niemanden stärker in Anspruch nahm als ihn selbst. Würde er überhaupt kommen können? Im Vergleich zum Vorjahre gelangte außer dem fliegenden Holländer in diesem Jahre nur der Ring zur Aufführung. Frau Winifred Wagner, bei der ich einen Besuch machte, nahm mich bei der ersten Aufführung in ihre Loge mit. Wieder empfand ich die herzliche Sympathie dieser einzigartigen, mir unvergesslichen Frau. Am nächsten Tage wurde Rheingold aufgeführt, darauf Walküre. Während einer Pause berichtete mir Frau Wagner, dass Hitler vielleicht zur Götterdämmerung nach Bayreuth käme. Auch Wolfgang Wagner, der zweite Sohn Frau Winifreds, mit dem ich während einer Pause beim Siegfried ein längeres, sehr interessantes Gespräch führte, bestätigte diese Nachricht. Am nächsten Tage, der spielfrei war, wurde ich zu einem Künstlerabend im Hotel Bayerischer Hof eingeladen. Ich lernte bei diesem Anlasse einige bedeutende künstlerische Persönlichkeiten kennen, wie Generalmusikdirektor Elmendorfer, die Kammersänger Ludwig Hofmann, Hans Reinmar, Erich Zimmermann, Josef Manowarda und andere. Frau Wagner berichtete mir, dass sie mit dem Führer telefonisch gesprochen habe. Er fliege tatsächlich zur Aufführung der Götterdämmerung unmittelbar aus dem Hauptquartier hierher und müsse sogleich nach Schluss dorthin zurückkehren. Er hat mich sogleich gefragt, ob Sie hier wären, Herr Kubizek. Er möchte in der Pause mit Ihnen sprechen. Am Dienstag, dem 23. Juli 1940, nachmittags um 3 Uhr, verkündete ein Bläserchor, diesmal von einer Abteilung der Wehrmacht beigestellt, mit dem Siegfried-Motiv den Beginn der Oper. Ich begab mich auf meinen Platz. Das Motiv des Erwachens, ernste, schicksalsvolle Klänge rauschten auf. Um mich versank die Zeit. Ich gab mich ganz dem Zauber dieses wundervollen Werkes hin. Während des ersten Zwischenaktes eilte Wolfgang Wagner auf mich zu und sagte mir, dass mich der Führer zu sprechen wünsche. Wir gingen in den Salon, in dem sich ungefähr 20 Personen befanden, die sich in einzelnen Gruppen sehr anregend miteinander unterhielten. Ich konnte Hitler nicht sogleich entdecken, da er nicht mehr zivil, sondern Uniform trug. Doch der persönliche Adjutant hatte mich bereits gemeldet. Da kam er schon auf mich zu. Er trug einen einfachen feldgrünen Rock und streckte mir die beiden Hände entgegen. Sein Antlitz war sehr frisch und sonnengebräunt. Die Freude, mich wiederzusehen, schien noch tiefer, inniger zu sein. Vielleicht trug der Ernst des Krieges dazu bei, der auch für ihn die Gedanken auf die letzten, tiefsten Fragen des Daseins lenkte. Für ihn aber, der unmittelbar aus dem Kriege kam, war ich in dieser Stunde nicht bloß der Zeuge seiner Jugend, sondern auch der Freund, der unabhängig von äußeren Geschehnissen eine Wegspanne seines Lebens begleitet hatte. Hitler führt mich gegen die Längswand des Raumes, hier stehen wir allein, während die Gäste abseits von uns ihre Gespräche fortführen. Er hält meine Hand fest und blickt mich lange an. »Diese Aufführung ist heuer die einzige, die ich besuchen kann«, sagt er, »aber es geht nicht anders, es ist Krieg.« Und mit einem grollenden Unterton in der Stimme, »dieser Krieg wirft uns um viele Jahre in der Aufbauarbeit zurück. Es ist ein Jammer. Ich bin doch nicht Kanzler des Großdeutschen Reiches geworden, um Krieg zu führen.« Ich wunderte mich, dass der Kanzler nach den großen militärischen Erfolgen in Polen und Frankreich so sprach. Vielleicht trug dazu der Umstand bei, dass ihn meine Gegenwart an das eigene Alter gemahnte. Wir waren ja beide miteinander jung gewesen, da er nun an mir die unverkennbaren Zeichen des Älterwerdens sah, wurde auch er sich deutlich bewusst, dass die Jahre nicht spurlos an ihm vorübergegangen waren, obwohl er mir, seit ich ihn kannte, noch nie so gesund und kraftvoll erschienen war wie jetzt. »Dieser Krieg nimmt mir meine besten Jahre. Sie wissen, Kubizek, wie viel ich noch vor mir habe, was ich noch bauen will. Das möchte ich aber selbst erleben, verstehen Sie mich? Sie wissen am besten, wie viele Pläne mich von Jugend auf beschäftigen. Nur weniges davon konnte ich bisher in die Tat umsetzen. Noch habe ich unerhört viel zu tun. Wer soll es machen? Und da muss ich zusehen, wie mir der Krieg die wertvollsten Jahre nimmt. Es ist ein Jammer. Die Zeit bleibt nicht stehen. Wir werden älter, Kubizek. Wie viele Jahre noch? Und es ist zu spät, um das zu verwirklichen, was noch nicht geschehen ist.« Mit jener seltsam erregten, von Ungeduld bebenden Stimme, die ich schon aus seinen Jugendjahren kannte, begann er nun, mir die großen Zukunftsprojekte, die vor ihm lagen, zu schildern. Den Ausbau der Autobahnen, die Schifffahrtswege, die Modernisierung der Reichsbahn und vieles andere. Kaum vermochte ich zu folgen, aber wieder hatte ich, wie im Vorjahre, das Gefühl, dass er sich vor mir als dem Zeugen seiner jugendlichen Pläne über sein Vorhaben rechtfertigen wollte. Wenn ich auch meiner Stellung nach nur ein gänzlich unbedeutender Gemeindebeamter war, war ich für ihn doch der einzige Mensch, der ihm aus seiner Jugendzeit noch geblieben war. Vielleicht bereitete es ihm, der sonst nur vor den maßgebenden militärischen und politischen Führern zu sprechen hatte und gewohnt war, Persönlichkeiten vom höchsten Rang um sich zu haben, eine gewisse Genugtuung, seine Gedanken vor einem ganz einfachen Volksgenossen darzulegen, der nicht einmal seiner Partei angehörte. Die Seiten 325 und 326 des Buches sind Bildseiten. Seite 325: Letzter Brief Adolf Hitlers an seinen Freund. Als dieser im Herbst des Jahres 1908 nach Wien zurückkehrte, war Hitler, ohne ihm noch ein Lebenszeichen zu hinterlassen, in der Großstadt untergetaucht und verschwunden. Seite 326, Schluss des letzten Briefes Adolf Hitlers an seinen Freund mit einer witzigen Bemerkung über den Theaterausschuss von Linz. Weiter im Text. Ich versuchte, das Gespräch auf unsere gemeinsamen Jugenderlebnisse zu lenken. Er ergriff sogleich eine Bemerkung von mir auf und sagte, arme Studenten, das waren wir. Und gehungert haben wir, bei Gott. Mit einem Stück Brot in der Tasche sind wir losgewandert. Aber das ist jetzt anders geworden. Noch im Vorjahre sind junge Menschen mit unseren Schiffen nach Madeira gefahren. Sehen Sie, dort sitzt Dr. Ley neben seiner jungen Frau. Der hat diese Organisation aufgebaut. Damit kam Hitler auf seine kulturellen Pläne zu sprechen. Die Menge vor dem Festspielhause wollte ihn sehen. Doch er war so im Eifer, dass er sich nicht mehr unterbrechen ließ. Vielleicht auch, weil er, genau wie bei den Gesprächen damals im düsteren Zimmer bei der alten Frau Zackreis, spürte, dass ich, sobald er von Fragen und Problemen der Kunst sprach, mit vollem Herzen bei der Sache war. Noch bindet mich der Krieg, aber so hoffe ich nicht mehr lange, schloss er. Dann kann ich wieder bauen und schaffen, was noch zu schaffen ist. Dann werde ich Sie wieder rufen, Kubizek. Sie müssen immer bei mir sein. Draußen mahnte der Bläserchor, dass die Aufführung weiterginge. Ich dankte dem Reichskanzler für seine Freundschaftsbeweise und wünschte ihm Glück und Erfolg für die kommende Zeit. Ich wende mich zur Türe, er tritt an meine Seite, geht mit mir bis zur Treppe vor, wo er stehen bleibt und mir nachblickt. Die Götterdämmerung, eine Aufführung, die mich zutiefst ergriffen hatte, war zu Ende. Ich schritt die Auffahrtsallee hinab und bemerkte, dass die Straße mit Seilen abgesperrt war. An der Einmündung der Adolf-Hitler-Straße blieb ich stehen, um den Reichskanzler noch einmal zu sehen. Einige Minuten später rollt seine Wagenkolonne über die Straße herab. Hitler stand aufrecht in seinem Auto. Zu beiden Seiten fuhren, dicht an den Seilen, die Wagen seiner Begleitung. Was in den nächsten Augenblicken geschah, wird mir zeitlebens unvergesslich bleiben. Generalmusikdirektor Elmendorf mit Frau Lange und Schwester Susi sowie einer alten Dame, deren Namen ich nicht mehr weiß, sie ist Kunstmalerin und wohnte im Hause Wahnfried, standen in meiner Nähe und gratulierten mir. Ich wusste eigentlich nicht, wozu. Doch jetzt war die Kolonne bei uns angelangt und fuhr in langsamem Tempo vorbei. Ich stand knapp an der Absperrung und grüßte. In diesem Augenblick erkennt mich der Reichskanzler, gibt dem Fahrer ein Zeichen, die Kolonne steht, der Wagen steuert auf mich zu, Hitler lacht mir entgegen, reicht mir die Hand aus dem Wagen, schüttelt sie herzlich und sagt, auf Wiedersehen. Und als sich der Wagen wieder in Bewegung gesetzt hat, dreht sich der Reichskanzler noch einmal nach mir um und winkt zurück. Dann fährt die Kolonne zum Flugplatz weiter. Um mich aber ist ein Höllenwirbel los. Die Nächststehenden wollen wissen, wer dieser sonderbare Zivilist ist, dem Hitler auf offener Straße so viel Hochachtung erweist. Ich selbst komme kaum dazu, etwas zu sprechen. Das Gedränge, das Geschrei wird geradezu beängstigend. Bisher hatte ich den Reichskanzler nur unter vier Augen oder doch nur im engsten Kreis gesehen. Damit hatte unsere Freundschaft ihren persönlichen und intimen Charakter bewahrt. Jetzt aber war daraus sozusagen eine Sache der Öffentlichkeit geworden. Und es wurde mir damit erst richtig bewusst, was diese Jugendfreundschaft eigentlich für mich bedeutete. Alles wollte mir die Hände schütteln. Meine Freunde versuchten, die Menge aufzuklären, vergeblich. Sie kamen nicht zu Worte. Ich wurde gedrängt, gestoßen, alle wollten mich sehen. Weiß Gott, für wen sie mich hielten, vielleicht für einen fremden Diplomaten, der den Frieden brachte, dann hätte sich das Gedränge wenigstens gelohnt. Endlich bekam ich etwas Luft. Aber Herrschaften, rief ich, lasst mich doch gehen, ich bin ja nur sein Jugendfreund. An jenem 23. Juli des Jahres 1940 habe ich Adolf Hitler das letzte Mal gesehen. Der Krieg ging weiter, und nahm immer mehr an Ausmaßen und Intensität zu. Es war kein Ende mehr abzusehen. Der Dienst in der Gemeinde nahm mich ganz in Anspruch. Immer neue Lasten bürdete der Krieg den Menschen auf. Neue Aufgaben erwuchsen daraus. Die Arbeit war kaum mehr zu bewältigen. Dazu kamen persönliche Sorgen. Meine Söhne wurden eingezogen. Im Jahr 1942 trat ich der NSDAP bei. Nicht, dass sich in meiner grundsätzlichen Einstellung zu politischen Fragen etwas geändert hätte. Aber meine Vorgesetzten fanden, dass jetzt, da der Kampf offensichtlich auf Leben und Tod ging, jeder Farbe bekennen müsste. Natürlich bekannte ich mich zu Adolf Hitler, aber nicht im politischen Sinne, sondern viel weiter und tiefer, nämlich als der Freund seiner Jugendjahre. Es wäre mir selbstverständlich leicht gewesen, den Beitritt zu dieser Partei mit der üblichen Formel abzulehnen, darüber möchte ich mit Hitler persönlich sprechen. Aber es war Krieg, da wollte ich für mich keine Sonderstellung beanspruchen. »Hat sie denn der Führer niemals nach ihrer Parteizugehörigkeit gefragt?« wollte mein Bürgermeister wissen. »Davon konnte keine Rede sein. Ich war ja sein Freund, das genügte.« Hatte er mir nicht deutlich genug bewiesen, dass er mich als Freund und Menschen schätzte, auch wenn ich, wie die betreffende Bezeichnung jetzt bei ihm lautete, politisch ein Kind war? So antwortete ich dem Bürgermeister, dass mich Hitler niemals danach gefragt hatte, weshalb ich nicht seiner Partei angehöre. Doch dann fiel mir eine kleine Szene ein, die man vielleicht als eine in diese Richtung zielende Anspielung auffassen konnte. Als mich Adolf Hitler bei meinem Besuche im Jahre 1939 Frau Winifred Wagner vorstellte, wies er lächelnd auf mich, den kein Zeichen, kein Orden schmückte, und da ich, wie er wusste, die Ortsgruppe Linz des Richard-Wagner-Bundes Deutscher Frauen vertrat, bemerkte er, »Das also ist Herr Kubizek. Er ist Mitglied Ihres Bundes Deutscher Frauen. Das ist doch nett.« Das sollte etwa heißen, der einzige Verein, bei dem mein Freund Mitglied ist, ist ein Frauenverein. Das genügt doch, um ihn zu charakterisieren. Tiefer senkten sich die Schatten des Krieges herab. Zu den allgemeinen Nöten und Sorgen kamen persönliche Enttäuschungen und Bitterkeiten. Mir gab da besonders der Fall Dr. Bloch zu denken. Der gute Arme-Leute-Doktor, wie man ihn in der Stadt nannte, lebte als hochbetagter Greis in Linz und schrieb über die Vermittlung von Professor Dr. Hümer, dem ehemaligen Klassenvorstand Hitlers, an mich, ich möchte mich beim Reichskanzler dafür einsetzen, dass er als Jude unbehelligt bliebe, da er doch auch die Mutter Adolf Hitlers behandelt habe. Das schien mir nicht mehr als recht und billig. Ich hatte in der Auffassung des Judenproblems schon in Wien mit meinem Freunde manche Auseinandersetzung gehabt, weil ich seine radikalen Ansichten durchaus nicht teilte. Ich erinnerte mich daran, dass er mich einmal, als ich ihm, gar nicht mit Absicht, die Verbindung mit einem jüdischen Journalisten vermittelt hatte, streng rügte. Im Falle Dr. Bloch musste Hitler unbedingt Einsicht haben. Ich kannte zwar den alten Herrn nicht persönlich, schrieb aber sogleich an die Reichskanzlei und legte den Brief, den Dr. Bloch an mich gerichtet hatte, bei. Nach einigen Wochen erhielt ich ein Antwortschreiben Bormanns, worin mir dieser mit aller Entschiedenheit verbot, mich künftig dritter Personen anzunehmen. Im Falle Bloch könne er mir sagen, dass auch dieser Fall in die allgemeine Kategorie eingereiht würde, es sei dies Auftrag des Führers. Ich wusste also nicht einmal, ob der Fall wirklich vorgetragen worden war. Es beruhigte mich auch nicht, dass man Dr. Bloch, soviel ich erfahren konnte, weiterhin in Ruhe ließ. Ich sah lediglich ein, dass mir der Weg zu Hitler so lange versperrt blieb, als ich nicht bis zu ihm selbst vordrang, und dies war, solange der Krieg dauerte, unmöglich. Es kam das Ende. Der Krieg ging verloren. Als ich in jenen furchtbaren Tagen des April 1945 am Rundfunk den Kampf um die Reichskanzlei, der den Weltbrand beendete, erschüttert miterlebte, musste ich unwillkürlich an die Schlussszene aus Rienzi denken, da der Tribun in den Flammen des brennenden Kapitols unterging. »Er ist verflucht, er ist verbannt«, Herbei, herbei, auf, eilt zu uns, bringt Steine her zum Feuerbrand. Aber ich erinnere mich auch im Tumult des Unterganges der Stimme Rienzis. Verlässt mich auch das Volk, das ich zu diesem Namen erst erhob? Verlässt mich jeder Freund, den mir das Glück erschuf? Meine Antwort auf diese mir selbst gestellte Frage war eindeutig. So wenig ich mich als ein im Grunde unpolitischer Mensch mit den politischen Geschehen jener Epoche, die im Jahre 1945 für immer zu Ende ging, identifizierte, so wenig konnte mich irgendeine Gewalt auf Erden zwingen, meine Jugendfreundschaft mit Adolf Hitler zu verleugnen. Meine erste und unmittelbare Sorge in dieser Hinsicht galt den Erinnerungsstücken. Sie mussten unbedingt, käme was immer, für die Nachwelt gerettet werden. Ich hatte die Briefe, Postkarten und Zeichnungen, um sie beim Vorweisen und Herumzeigen nicht unnötig abzunutzen, schon vor Jahren in Zellophanhüllen gesteckt. Nun verschloss ich diese Erinnerungsstücke in einer soliden Ledertasche. Darauf brach ich in dem schweren, gewölbten Keller meines Efferdinger Hauses einige Ziegel aus, schob die Ledertasche in die Öffnung und mauerte das Loch wieder zu, so achtsam, dass man nicht die geringste Spur der Arbeit mehr sehen konnte. Es war höchste Zeit gewesen, denn schon am nächsten Tage wurde ich verhaftet und für 16 Monate in das berüchtigte Anhaltelager Glasenbach gebracht. Selbstverständlich wurde nach den Briefen und Erinnerungsstücken an Hitler während meiner Abwesenheit eifrig gesucht. Ohne Erfolg. Anfangs wurde ich auch mehrmals verhört, erst in Efferding, dann in Gmunden. Diese Verhöre waren alle auf den gleichen Ton abgestimmt. Da hieß es etwa: »Sie sind ein Freund Adolf Hitlers?« »Ja.« »Seit wann?« »Seit dem Jahre 1904.« »Was soll das heißen? Damals war er ja noch nichts.« »Trotzdem war ich sein Freund.« »Wie können Sie sein Freund sein, wenn er da noch nichts war?« Ein amerikanischer Beamte des CIC fragte etwa so: »Also, Sie sind ein Freund Adolf Hitlers. Was haben Sie dafür bekommen?« »Nichts.« »Aber Sie geben doch zu, dass er Ihr Freund war. Hat er Ihnen Geld gegeben?« »Nein.« »Oder Lebensmittel?« »Nein, auch nicht.« »Ein Auto, ein Haus?« »Auch nicht.« »Hat er Ihnen schöne Frauen zugeführt?« »Auch nicht.« »Hat er Sie später empfangen?« »Ja.« »Waren Sie oft bei ihm?« »Öfters.« »Wie konnten Sie zu ihm kommen?« »Ich ging zu ihm hin.« »Und dann waren Sie bei ihm? Wirklich? Ganz nahe?« »Jawohl, ganz nahe.« »Allein?« »Allein.« »Ohne Bewachung?« »Ohne Bewachung.« »Dann hätten Sie ihn ja ermorden können.« »Das hätte ich.« »Und warum haben Sie ihn nicht ermordet?« »Weil er mein Freund war.« Mit der Zeit gewöhnte man sich an diesen Kreislauf stupider Fragen und gab es auf, den anderen klarzumachen, was man in der deutschen Sprache unter Freundschaft versteht. Doch ich will nicht ungerecht sein. Diese hinter Stacheldraht verbrachten Monate brachten mir die Begegnung mit verschiedenen äußerst wertvollen und hochinteressanten Persönlichkeiten, obwohl dies bestimmt nicht in der Absicht derer lag, die uns in Haft genommen hatten. Übrigens lernte ich dort auch einzelne durchaus schätzenswerte und einsichtige Amerikaner kennen, daneben auch solche, die vermutlich für ein einziges authentisches Souvenir von Adolf Hitler bereit gewesen wären, mich aus dem Lager hinauszuschwindeln, ein wahrhaft paradoxer Zustand, über den ich mich anfangs wunderte, bis ich im Laufe der Zeit das Wundern gründlich verlernte. Da ich zum Zeitpunkt meiner Einlieferung in amerikanische Haft schon über 57 Jahre zählte, mich also in einem Alter befand, in dem man an seinen Lebensauffassungen keine allzu heftigen Änderungen mehr vornimmt, wozu ich außerdem bei gründlichster Erforschung meines Gewissens wenig Anlass fand, blieb mir Zeit und Muße, um mein Schicksal in Ruhe zu überdenken. Als ich in der politisch hochgespannten Atmosphäre des Anhalterlagers um mich das leidenschaftliche Für und Wider Hitler hörte, wuchs in mir allmählich die Erkenntnis, dass unser Volk umso eher über diese opfervolle Epoche seiner Geschichte hinwegfindet und neuen Boden unter den Füßen gewinnt, je klarer es die Persönlichkeit Hitlers als des politischen Trägers dieser Epoche zu beurteilen vermag. Dazu konnte ich aus meiner eigenen Erfahrung Tatsachen beitragen, die niemand außer mir selbst bekannt waren. So reifte in mir der Entschluss, die Jugenderinnerungen an Adolf Hitler niederzuschreiben. Natürlich nahm ich im Lager selbst keinen Bleistift, keine Feder zur Hand. Ich hätte auch von niemandem einen Auftrag dazu angenommen. Selbstverständlich sollte das Buch nicht für die geschrieben werden, die uns gefangen hielten. Gott bewahre. Ich wollte bei dieser Arbeit ganz unabhängig sein und hätte auch von denen, die mit mir gefangen saßen, keinen Rat und keine Weisung entgegengenommen. Am 8. April des Jahres 1947 wurde ich aus der Haft entlassen. Was ich bei manchen Leuten an Haltung und Auffassung sah, machte mich in meinem Entschluss wieder wankend. Ich wartete ab. Inzwischen sind 6 Jahre vergangen. Geschichtlich gesehen fällt dieser zeitliche Abstand kaum noch ins Gewicht, wohl aber rein menschlich betrachtet, da inzwischen doch vieles gefestigt und konsolidiert hat, so dass man meine inzwischen fertiggestellten Erinnerungen an die gemeinsam mit Adolf Hitler verbrachten Jugendjahre nicht als ein Buch auffassen und verurteilen wird, das für ihn sprechen will, allerdings auch nicht als eines, das gegen ihn geschrieben ist, sondern als eine Arbeit, die von niemandem beeinflusst oder beauftragt, vorbehaltlos und ausschließlich der Wahrheit und damit einer sachlichen und gerechten Beurteilung der Persönlichkeit Adolf Hitlers dienen will. Ende des Buches.